One, two, one, two. Für meinen Freund Axel werde ich jetzt ein Manga-Lied singen. Okay. Ich brauche noch ein paar Effekte, Axel. Unos momentos.